Also Respekt ist auf jeden Fall weg. Ehrgeiz, was zu reißen, ist weg. Es wird irgendwie alles so für selbstverständlich hingenommen. Diese Internetwelt macht viel kaputt. Also es werden keine Beziehungen mehr geführt. Die Leute swipen einfach alles weiter. So, du kannst auf Instagram sofort gucken, auf wen du morgen Bock hast. Mädchen sind oft so, dass Hauptsache hochgepusht und Lippen und man sieht kurz geil aus auf einem Instagram-Foto. Das geht so verloren. Da geht so eine Echtheit verloren einfach. Und das ist was nicht cool ist. Allerdings zittern meine Hände spürbar. Allerdings zittern meine Hände spürbar. Mein Körper gehört nicht mehr mir und macht, was er will. Das ist gut zum sich ficken lassen. Mein Körper gehört nicht mehr mir und macht, was er will. Das ist gut zum sich ficken lassen. Mein Körper gehört nicht mehr mir und macht, was er will. Das ist gut zum sich ficken lassen. Das ist gut zum sich ficken lassen. Wanted four motherfuckers.